Aussprache. Vokale und Murmelvokal R. A16a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Ü-Laute. Was wünschen Sie? Heißen Sie Sieder oder Süder? Füllen Sie das bitte aus. Hier ist der Schlüssel.